Domian. Das 1Live Talk Radio. 0800 5678 111. Im WDR Fernsehen und bei 1Live. 0800 5678 111. Ihr Lieben, ich grüße euch herzlich. Willkommen bei Domian. Willkommen beim 1Live Talk Radio. Unser Thema heute Nacht heißt Meine Beichte. Und meine Frage an euch lautet, liegt euch irgendetwas auf dem Herzen, auf der Seele, vielleicht sogar etwas sehr Schweres, was ihr gerne loswerden möchtet, was ihr mal jemandem erzählen möchtet, was vielleicht bisher niemand weiß, überhaupt gar niemand, und ihr tragt es mit euch herum und grübelt und habt ein schlechtes Gewissen und werdet eigentlich vielleicht auch gar nicht so richtig fertig damit. Wenn ihr mir davon erzählen wollt, zum Thema unserer Sendung heute, meine Beichte, dann ruft mich an. Telefonnummer 0800 5678 111, kostenfrei. Faxnummer 0800 5678 110, meine Beichte. Erster Anruf heute Nacht, das ist Marcel, und Marcel ist 19 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen. Marcel, komm bitte ganz nah ans Telefon. Guten Morgen. Guten Morgen. Ja, deine Beichte. Meine Beichte ist, ich bin seit 2 Jahren mit meiner Freundin zusammen, mhm, und habe aber nebenbei auch schon seit 2 Jahren, also mit einer anderen Verkehr, also ich schlafe öfters mit der. Also das läuft die ganze Zeit parallel? Ja. Quasi vom ersten Tag an? Mhm. Wen hast du denn eher kennengelernt? Deine jetzige Hauptfreundin? Ja, oder meine jetzige Hauptfreundin, aber ungefähr 2 Wochen danach habe ich die andere auch kennengelernt. Mhm. Und ja, jetzt habe ich immer noch Sex mit der einen. Ja. Aber lieben tue ich nur meine Freundin eigentlich, aber die andere erhofft sich immer, dass ich sie auch irgendwann liebe oder so. Wie oft hast du denn Sex mit der, also, mit der Geliebten? Ja, also kommt drauf an, so meistens 2-3 Mal die Woche. So viel? Mhm. Und das seit 2 Jahren? Ja. Und obwohl du in festen Händen bist? Ja. Hm. Wie arrangierst du das? Ich stelle mir das sehr, sehr kompliziert vor, wenn man 2-3 Mal die Woche fremd geht. Ja, wo findet das beispielsweise statt? Das findet meistens bei mir statt, mhm, weil, also von meiner Freundin, die Eltern, die sind etwas, ja, weiß ich nicht, ein bisschen strenger und so, mhm, und die darf man nicht bei mir schlafen. Mhm. Und dann muss ich abends schon immer um 11 Uhr zu Hause sein, mhm, also zumindest da wegfahren, ja, und dann treffe ich mich dann hinterher immer mit der. Dann hast du sturmfreie Bude quasi, ja, wenn du dann alleine bei dir zu Hause bist. Warum machst du das? Ja, ich weiß nicht. Also eigentlich der Sex oder so mit meiner, also mit meiner richtigen Freundin, der ist, mhm, eigentlich zwar so ganz okay, mhm, aber irgendwie reicht mir das nicht. Keine Ahnung. Mhm. Und diese Nebenfreundin, die macht sich jetzt auch oder von Anfang an Hoffnungen, dass sie vielleicht ganz mit dir zusammen sein kann? Ja, also ja doch, schon sehr. Und die hältst du dann aber so geschickt 2 Jahre hin, dass sie nicht dir aus dem Ruder läuft? Ja, na, also vor Anfang war das so, ich habe das so, ich habe versucht, das so mit der zu klären, dass das nur so wie ein Geben und Nehmen auf beider Seite läuft. Mhm. Naja, und. Aber für sie ist das nicht eine reine Sexgeschichte. Bei ihr schwingen da auch Gefühle mit. Also bei ihr schwingen Gefühle. Bei dir nicht, ne? Für dich ist das eine reine Bettkiste und das war's. Mhm. Mhm. Hast du ein sehr schlechtes Gewissen? Ja, doch, eigentlich schon, weil, mhm, ich will das auch eigentlich nicht so richtig. Aber ich weiß nicht ganz genau, womit das zusammenhängt, keine Ahnung. Mhm. 2 Jahre, das ist natürlich heftig, ne? Wenn das, mhm, 2 Jahre so läuft. Hast du das irgendjemandem schon mal erzählt? Ja, natürlich meinen Kollegen, also meinen besten Freund und so. Mhm. Und die meinen, das ist natürlich scheiße, was, mhm, ich da mache. Mhm. Weil die mögen meine Freundin alle, mhm, und... Was meinst du denn, wie deine Freundin reagiert, wenn die das mal rauskriegt? Die reißt mir den Arsch auf. Das kann ja jedes Mal passieren. Mhm. Das kann zum Beispiel auch passieren jetzt nach deinem Auftritt hier. Ja, natürlich kann das passieren. Ich hoffe es natürlich nicht. Mhm. Was sind denn deine, was hast du dir vorgenommen für die nächste Zeit? Wie willst du dich verhalten? Ja, also entweder den Kontakt mit der einen, also mit der Bekannten da aufhören, mhm, oder... Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Oder? Ja, oder beichten eben. Aber ich glaube, Aber das ist natürlich, ich will mal sagen, das kannst du jetzt hier bei mir beichten. Ich glaube, wenn du das deiner Freundin erzählst, dann ist alles aus. Ja, das glaube ich auch. Sie fühlt ja die ganze, also sie wird irgendwie denken, dass die ganze Zeit, eure schöne Zeit, dadurch beschmutzt ist. Wenn das jetzt ein paar Wochen lief, wäre das ja noch eine andere Sache, aber 2 Jahre, da ist ja fast nichts mehr sauber und rein geblieben, was eure Beziehung betrifft. Vor allem meine Freundin, die ist auch so ein Kuscheltyp. Mhm. Also hier so von wegen immer kuscheln und also ein Krempeler, und da stehe ich dann wiederum nicht drauf. Achso, kuscheln. Ja, also kuscheln und alles. Kuscheln ist zwar schon ganz gut, aber ich meine jetzt so, die will jeden Tag so am liebsten 5-6 Stunden mit mir durchkuscheln. Ah ne, und da habe ich irgendwie dann doch keinen Jeff zu sagen. Du würdest lieber 5-6 Stunden am Tag drücken wir es gleich mal so aus, ja. Ja, Marcel, krasse Beichte, ne? Mhm. Krasse Beichte. Ich find's scheiße, brauche ich dir gar nicht zu sagen, weißt du selbst. Ja, natürlich. Du musst jetzt sehen, wie du für dich, damit du dir auch in den Spiegel gucken kannst. Ne? Das ist ja auch eine wichtige Sache, dass du vor dir so bestehen kannst, dass du dein Leben in Ordnung bringst. Das Leben in Ordnung bringen heißt, entweder das radikal sein zu lassen, mhm, oder dich von deiner Freundin trennen. Ich würde gar nicht sagen, ich würde gar nicht dazu raten, es deiner Freundin zu sagen, dem armen Mädchen so viel Schmerz anzutun. Mhm. Wenn, trenn dich von ihr oder halt den Mund und hör's schlagartig auf. Ja, nur was sage ich dann der anderen? Ja, der bist du doch nicht verpflichtet. Du kannst einfach sagen, ich möchte es nicht mehr. Oder hältst du es für möglich, dass die dich irgendwie erpresst sogar? Ja, also, ich schätze mal bei der, also, möglich ist alles. Mhm. Aber dann bist du auch selbst schuld. Und dann musst du es ausbaden. Und dann gibt es auch überhaupt kein Mitleid mit Marcel. Ja. Die Beichte von Marcel, 2 Jahre fremdgegangen, obwohl er erst seit 2 Jahren mit seiner Freundin zusammen ist. Ich wünsche gutes Gelingen bei all dem, was du jetzt machen wirst demnächst. Okay. Auf Wiederhören, Marcel. Ich danke dir. Ja, auf Wiederhören. Tschüss. Also meine Lieben, ihr hört's. Das Thema heute Nacht heißt meine Beichte. Macht ihr irgendetwas in eurem Leben, mit dem ihr eigentlich gar nicht so klarkommt? Weswegen ihr ein schlechtes Gewissen habt? Es kann ja sein, dass das sehr lange schon zurückliegt, was euch auf der Seele liegt oder im Herzen schwer lastet und was ihr gerne mal aussprechen beichten wollt, dann könnt ihr das hier tun. Ruf mich an, Telefonnummer 0800 5678 111. Das ist die Telefonnummer. Die Faxnummer 0800 5678 110. Beide Nummern sind kostenfrei. Jetzt habe ich die Steffi dran und Steffi ist 22 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo, ja, meine Beichte ist, ich habe seit 4 Jahren einen Freund, der zurzeit in Haft ist. Mhm. Und ich habe mich vor ein paar Wochen in jemand anders verliebt, mit dem ich auch schon zusammen bin. Und ich habe schon die letzten Besuchstermine bei meinem Freund abgesagt, weil ich nicht weiß, wie ich ihm das sagen soll, weil... Mhm. Steffi, wie lange bist du denn mit dem Freund schon zusammen? Er ist 4 Jahre im Knast und wie lange seid ihr zusammen? Nein, ich bin 4 Jahre mit ihm zusammen und er sitzt jetzt schon seit knapp einem Jahr und hat noch knapp 2 Jahre vor sich. Mhm. Und hast dich jetzt neu verguckt? Ja, ich muss auch dazu sagen, bevor ich mit ihm zusammengekommen bin, hatte ich so mit Drogen nichts am Hut. Ich bin mit ihm zusammengekommen und... Also mit dem Freund, der im Knast ist, von dem redest du ja, jetzt, ja, ne? Ja, ja, mhm, genau, von dem rede ich jetzt. Und der war heroinabhängig und ich bin dann auch mit reingerutscht. Ich kann nicht sagen, dass er das in Schuld ist, weil ich war alt genug, um zu wissen, was ich tue. Und es ist halt auch eine Menge passiert dadurch und ich habe auch viel verloren. Und es hat uns auch teilweise mehr zusammengebracht und wir sind dann letztes Jahr in der Paartherapie gewesen. Mhm. Sag mir mal, warum er im Knast sitzt. Wegen der wegen Drogen halt und wegen Diebstahl, Beschaffungskriminalität, ja, den ganzen Quatsch halt. Jetzt hast du ein Jahr, hast du ihm die Treue gehalten. Ja. Ne? Ein Jahr. Ein Jahr war es auch so, dass du ihm geschrieben hast, ihn ab und zu mal besucht hast. Ich war alle 2 Wochen da. Alle 2 Wochen da. Ja. Jetzt sag mir nochmal, das hast du gerade am Anfang so schnell gesagt, seit wann hast du jetzt eine neue Beziehung? Seit 3 Wochen erst. Seit 3 Wochen. Das ist für dich aber auch jetzt deine neue Beziehung, innerlich so. Für dich ist das entschieden. Der Neue ist dein neuer Freund. Oder ist das eine Affäre nebenher? Nee, ich möchte eigentlich schon, dass es mein neuer Freund ist. Nur ich habe halt Angst, dem anderen das zu sagen, weil, boah, wir haben uns so viel versprochen und... Was habt ihr euch denn versprochen? Ja, dass wir, egal was ist, dass uns nichts trennen kann, dass wir immer zusammenbleiben, dass die Zeit, die wir hatten, dass die scheiße war, wegen den Drogen halt, dass halt auch viel passiert ist. Und er hat auch oft genug gesagt, er kann es verstehen, wenn ich mich von ihm trennen würde, nur ich habe immer, ich denke mal, von mir war es auch also, eine Art Hörigkeit gewesen. Du hast ihm große Versprechungen gemacht und ihr habt euch eine Zukunft vorgestellt. Ja, auch jetzt, wenn er rauskommt, ein cleanes Leben. Genau. Was ist denn jetzt passiert, dass du dich in jemand anderen verliebt hast? Was hatte er? Was ist da vorgefallen? Ich war mit ihm letztes Jahr in Therapie. Wir sind nach 6 Wochen rausgeflogen. Und wo wir halt in Therapie waren, er meinte halt irgendwann so damals schon, ja, Drogen weg, Gefühle sind weg. Und das hat mich ganz schön getroffen, weil ich habe auch nicht gerade das beste Leben gehabt. Und das war der einzige Mensch, dem ich überhaupt... Ja, ich meinte jetzt eigentlich bezogen auf den, neuen Mann. Was hat dich denn so umgehauen bei dem neuen Mann, dass du sagst, das ist er jetzt, mit dem will ich jetzt zusammen sein? Ja, die Art von dem, ich weiß nicht, so dieses Ehrliche und... Mhm. Also die Liebe ja, zu dem... Er weiß halt auch alles von mir und er ist nicht weggerannt und sagte, nein, mit dir will ich nichts zu tun haben, weil ich auch noch krank bin nebenbei durch die Drogen. Und, also die Liebe zu dem Freund im Knast ist erloschen? Noch nicht ganz, aber ist dabei. Aber hauptsächlich? Ja. Mhm. 3 Wochen läuft es schon und du schiebst es vor dich hin, ne? Vor dir her. Ja, was heißt, ich schieb's vor mich hin, ich hätte Donnerstag einen Termin, den sage ich jetzt ab und... Ich brauche noch ein bisschen Zeit. Ende des Monats habe ich 9 und... Willst du es ihm dann persönlich sagen? Ja. Ja, nicht per Brief. Ich bin so lange mit dem zusammen gewesen. Das wäre eine Schweinerei von mir, wenn ich ihm das schreiben würde oder sonst was. Wie lange muss er jetzt noch im Knast sein? Knapp 2 Jahre. Noch knapp 2 Jahre. Mhm. Weswegen lautete genau das Urteil, deswegen er sitzt? Ach, das waren einige gewesen. Die haben ganz viele vorgelesen. Das war halt... Es war noch ein Bewährungswiderruf von damals noch gewesen, wo ich noch nicht mit ihm zusammen war. Mhm. Es waren mehrere Sachen, die auf einmal dann kamen. Mhm. Dann habe ich keine gekriegt. Mhm. Also, das ist natürlich ein harter Gang dann für dich, wenn du, jetzt hast du es hier schon gebeichtet, wenn du es ihm dann beichtest. Was meinst du, wie er darauf reagieren wird? Das ist schon schwer. Boah, ich habe Angst, da habe ich Angst vor, weil... Ja, verständlicherweise. Ich weiß nicht, ob er aggressiv wird, ob er ausrastet oder wenn er rauskommt, dass irgendwas... Oder dass er mich mit irgendwas, weil er kennt mich so gut, er kennt mich wirklich in- und auswendig, dass er irgendeinen Punkt bei mir trifft, womit er mich kaschen kann, unter Druck setzt. Ja gut, das ist dann ja noch eine ganze Weile hin. Was vermutest du, wie er spontan in der Situation, du besuchst ihn im Gefängnis, wie er dann spontan wohl reagieren wird? Ist er eher aggressiv oder wird er heulen und zusammensacken? Ich denke mal, der wird aggressiv, der wird mich in dem Moment tierisch hassen. Und wie planst du dich dann zu verhalten? Wie willst du damit umgehen? Das weiß ich noch nicht, ich weiß noch nicht, wie ich damit umgehen soll. Also, nächste Woche sagst du, willst du es machen? Ende des Monats willst du es ihm sagen, willst du es ihm auch beichten. Aber du musst es wirklich bald schnell machen, ne? Je mehr Zeit vergeht, desto ätzender ist es letztendlich auch für ihn, wenn er das dann im Nachhinein erfährt. Natürlich. Toi, toi, toi, für das Gespräch und für den Besuch im Knast dann. Alles klar, danke. Alles Gute, Steffi, auf Wiederhören. Unser Thema, meine Beichte. Unsere Telefonnummer 0800 5678 111, unsere Faxnummer 0800 5678 110. Nächster Anrufer ist Andreas. Und Andreas ist 42 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, schönen guten Morgen. Andreas, was hast du zu beichten? Ja, ich hätte eigentlich nur darüber zu sprechen, ich weiß nicht, ob man das als Beichte bezeichnen sollte, dass ich vor ungefähr 20 Jahren mich so zusammengerissen habe, meinen Vater nicht zu erschlagen. Du hättest vor 20 Jahren deinen Vater beinahe erschlagen? Ja, mit gutem Grund, muss man wohl so sagen. Was ist denn da vorgefallen, dass du sagst, mit gutem Grund? Mit gutem Grund, die ganze Stimmung, die mein Vater in der Familie verbreitet hat, hat nur dazu geführt, dass wir alle uns vor ihm geängstigt haben. Mhm. Ich wurde öfter geschlagen und hatte nun einmal die Gelegenheit, auch mal zuzuschlagen. Mhm. Ich bin zu dem Zeitpunkt auf Krücken gegangen, nach einem schweren Autounfall. Da warst du über 20? Und da war ich über 20. Mhm. Und habe mir dann gedacht, hält sich mal lieber zurück. Gehen wir noch ein bisschen weiter zurück. Hat er dich denn, wie viele Kinder wart ihr in der Familie? 2. 2. Junge oder Mädchen noch? Meine Schwester ist 11 Jahre jünger. Schwester, 11 Jahre jünger. Ist deine ganze Kindheit damit belastet gewesen, dass er gewalttätig gegenüber dir und dann später auch gegenüber der Schwester war? Nein, nicht gegenüber der Schwester, sondern nur gegenüber mir. Du bist also die ganze Kindheit über geschlagen worden? Man könnte so sagen, ja. Öfter. Öfter. Auch sehr schlimm und sehr heftig geschlagen worden? Ja. Wie hat deine Mutter sich verhalten in diesen Situationen? Indifferent. Das heißt, mal hat sie zu dir gehalten, mal nicht. Aber sie hat ihn nicht richtig zurückgehalten. Im Zaum halten können. Mhm. Mhm. erzähl jetzt doch nochmal diese Situation. Du warst mit den Krücken, du warst dann Mitte 20, Anfang 20, wohntest noch zu Hause? Nein. Nicht mehr? Zu dem Zeitpunkt war ich bereits Student in Marburg an der Philipps-Universität. Mhm. Erzähl doch mal, wie es sich dann da hochgeschaukelt hat. Ich bin nach Hause gekommen, um Hilfe zu beten. Ich bin nicht reingelassen worden. Das Ganze hat sich im Flur abgespielt. Mein Vater wollte es eben mich nicht reinlassen. Und aus welchen Gründen auch immer. Und ich bin halt gefahren worden, weil ich auf Krücken nicht so lange laufen konnte, bis ich zum Haus meines Vaters kam. Nun, er hat immerhin die Türe geöffnet und da gab es einen eiskalten, knochentrockenen Disput und es hat nicht viel gefehlt, da habe ich die Krücke rumgedreht und in die Treppe runtergeschlagen. Das hast du nicht gemacht? Das habe ich nicht gemacht. Das wäre eine Marmortreppe gewesen. Also ich denke, das ging wieder nass rein verlaufen, ja. Mhm. Dann hätte ich aber mit Sicherheit sozusagen auf Staatskosten spazieren gehen können. Mhm. Also es kam gar nicht zu einer Schlägerei? Nein, auch nicht zu einer leichten Schlägerei. Aber du warst kurz davor wegen, du hattest nur die Krücken in der Hand auch. Ja. Wie ist denn dann dieser Streit ausgegangen? Ja, seit diesem Tag habe ich meinen Vater nie mehr gesehen. Seit dem Tag nie mehr gesehen? Seit 20 Jahren nicht mehr gesehen? Ja, so ist es. Mein Vater ist dann an den Herzinfarktfolgen verstorben. Und das ist bereits über 15 Jahre her. Du warst auch nicht auf der Beerdigung? Ich bin der Einzige, natürlich war ich auf der Beerdigung und ich habe auch gesehen, wie die Herren von der Marine, die Offiziere von der Marine den großen Kranz abgegeben haben. Weil er bei der Marine auch war? Als Offizier, ja. Mhm. Was ist denn in dir? Gezwungen von den Nazis, den Job zu machen. Was ist denn in dir vorgegangen, als du deinen Vater hast dann zu Grabe tragen müssen oder gesehen hast, dass er nicht Davor ist wohl wahrscheinlich, wie jeder andere auch weiß, zunächst einmal festzuhalten, dass der Grabgang der hat so einen kleinen Vorlauf. Der Sarg wird ja schließlich auch eine bestimmte Zeit lang aufbewahrt, bevor er versenkt wird. Und in dieser Zeit ist es mir gelungen, den Sargdeckel mal zu öffnen. Übrigens bin ich damit auch der Einzige in der Familie, der den Leichnam meines Vaters im Sarg hat liegen sehen. Wo hast du den Sargdeckel geöffnet? Auf dem Weg zum Grab oder noch in der Leichenhalle? Noch in der Leichenhalle, bevor das Begräbnis stattfand. Und warum hast du den Sargdeckel aufgemacht? Weil ich wissen wollte, wie mein Vater gestorben ist. Woran? Aber das sieht man ihm doch nicht. Das sieht man in der Physiognomie des Menschen. Mhm. Den Kampf. Und was hast du gesehen? Ums Leben. Was hast das du gesehen? Konnte man sehen, ja genau. Ein sozusagen in sich erloschener Kampf. Was war das denn für ein Bild, was du da gesehen hast? War es eher ein Bild des Grauens. Also kein friedlicher Gesichtsausdruck? Nein, überhaupt nicht. Du sagst das immer noch so mit einer Verkrampfung, einer Wut, habe ich den Eindruck. Das ist auch vollkommen richtig so. Das heißt, du hast auch dann am offenen Sarg keinen Frieden mit deinem Vater schließen können? Nein, warum sollte ich? Ich frage es ja nur. Also ich bitte dich, ja, ist vielleicht mein Thron ist jetzt auch nicht gerade unbedingt angemessen, aber immerhin, das ist nicht gelaufen. Nicht ich frage jetzt mal noch weiter, Andreas, ich meine, das ist jetzt krass, aber ich frage es trotzdem, weil du es so geschildert hast. Als du diesen offenen Sarg gesehen hast und sein verzerrtes Gesicht, welches auf einen schlimmen Todeskampf schließen lässt, war das sogar für dich eine Genugtuung? Nein, das auf gar keinen Fall, denn so einen schlimmen Tod hätte ich selbst meinem Vater nicht gewünscht. Ja, also er hat eine Operation hinter sich gebracht, die er von einem bekannten Professor hier in Deutschland, wurde er da vor dieser Prozedur der Operation gewarnt. Er hätte es nicht tun sollen und sich lieber schonen sollen und er hat es also dann trotzdem gemacht. Der Professor hat ihn dann operiert. Und zwei Tage nach der angeblich glücklich verlaufenden Operation ist mein Vater im Sarg in meiner Heimatstadt angekommen. Also mit anderen Worten, er ist in Gießen operiert worden. Das war eine Herzgeschichte, ne? Die Operation war günstig verlaufen, sagte mir der Professor, der ihn operiert hat. Zwei Tage später war mein Vater tot. Eine Herzgeschichte, ne? Genau. Langfristige Sache, weil du kannst dir vorstellen, dass Herz also eine ziemlich schwierige Angelegenheit ist. Hat der Vater denn versucht, in seinen letzten Wochen, als er auch krank wurde, mit dir nochmal Kontakt aufzunehmen? Nein, überhaupt nicht. Überhaupt gar nichts. Absolute Kontaktsperre. Hast du denn jetzt sozusagen das schwarze Schaf der Familie, weil mein Vater meiner Mutter gesagt hat, was ich bald getan hätte. Hast du denn eigentlich, um nochmal auf diese Tat zurückzukommen, hattest du die Krücke schon angehoben? dass ich er die Brücke schon rumgedreht gehabt. Achso, das heißt, er wusste, was eventuell er auf ihn zugekommen. Er wusste, was ihn erwartet. Und dadurch hast du es dir bei deiner Mutter auch verscherzt? Oder wie kann man das erklären? Nein. Meine Mutter hat darüber lange Jahre nachgedacht und ist zu demselben Schluss gekommen, dass sie sozusagen auf meiner Seite auch Verständnis dafür gehabt hätte, wenn ich meinen Vater erschlagen hätte an dem Abend. Hast du, lebt deine Mutter heute noch? Ja. Hast du mit ihr heute Kontakt? Ja. Redet ihr noch über diesen Vorfall oder ist das Tabu? Nein, das ist nicht so wesentlich für die Beziehung zu meiner Mutter. Du heißt ja diese Sendung meine Beichte. Du hast gerade am Anfang schon gesagt, das ist in dem Sinne so keine Beichte. Aber dass du fast deinen Vater vielleicht erschlagen hättest, hätte ja passieren können. Ja, das muss man ja auch mal schon mal jemandem sagen. Meine Mutter hat es nur gehört von unten. Sie wusste natürlich nicht genau, was ich hätte tun können. Sagen wir mal so, ich habe mit meiner Mutter noch nie so konkret darüber gesprochen. Ist diese Fast-Tat, dass es beinahe passiert wäre, belastet dich das? Ist das ein gewisses Belastung? Ja, insofern, als ich meine, von hier aus gesehen, lange Zeit später, hätte ich ja genauso gut sagen können, ich hätte sie mal darauf ankommen lassen können, dann hätte ich mich zwar von diesem Monster befreit, aber wäre da vielleicht im Knast gelandet. Wahrscheinlich sogar. Ja, ziemlich wahrscheinlich sogar. Insofern ist es natürlich gut, dass du es nicht gemacht hast. Ist klar. Und nicht nur deshalb. Nur die Frage ist doch, wie sieht das die Staatsanwaltschaft und wie viel kriegt man dann dafür oder? So, Andreas, jetzt ist das Ganze ist zwar über 20, fast 20 Jahre her, ne? Hast du gerade gesagt. Ja. Der Vater ist 15 Jahre tot schon. Ja. Meinst du, dass du irgendwann in deinem Leben, du bist jetzt 42 Jahre alt, das mal so verarbeiten wirst können, dass es wirklich in weite Ferne rückt? Ich habe jetzt den Eindruck bei dir, dass das wirklich noch sehr präsent ist alles. Zunächst mal dazu sollte das auch präsent bleiben, weil das meines Erachtens zum Leben gehört und ich halte von Sublimierung überhaupt nichts. Mhm. Und das ist also sozusagen wie meinetwegen auf einer, irgendwie so ein Programm, man wirft eine CD-ROM ein und kann damit arbeiten. Mhm. Und wenn ich dich jetzt anrufe, dann arbeite ich eigentlich mit dieser Art von Erinnerung an diesen Abend. Ja. Mhm. Ich merke aber auch schon, dass du sehr, sehr, sehr, sehr viel hast einstecken müssen in deiner Kindheit. Und extrem geprägt bist durch all die vielen schlimmen Dinge, die du erfahren hast durch deinen Vater. Darf ich dich mal fragen, was du studiert hast, was du vom Beruf bist? Kunstgeschichte. Ich dachte jetzt gerade fast schon Psychologe. Nein, das nicht. Kunstgeschichte Hauptfach. Ja. Also es ist schon eine sehr traurige Geschichte, weil sie dich verfolgen wird dein Leben lang. Wie hätte es besser laufen können? Ich wäre dann vielleicht an der falschen Stelle gelandet, aber ich wäre mir sicher gewesen, dass ich an dem Tag die richtige Entscheidung gefällt habe. Und die Beichte besteht halt nur darin, dass ich es mir selbst vorwerfe, meinen Vater nicht erschlagen zu haben. Das ist ja die Krux der Sache, nicht wahr? Ach so. Jetzt hast du das verstanden. Ja, jetzt habe ich das... Das habe ich so deutlich noch gar nicht gesagt. Entschuldige bitte meinen Ton, ja? Also du wirfst dir quasi 20 Jahre lang vor, dass du ihn nicht erschlagen hast? So ist es. Bist du wahnsinnig? Nein, ich bin nicht wahnsinnig. Ich telefoniere nicht aus der Psychiatrie, ja? Das ist hier ein Privatanschluss. Ja, ich glaub's ja. Ich glaub's ja. Ich bin nur so geschockt gerade. Nee, das muss ja auch mal sein wollen. Denn ich denke, mein Vater hätte von mir aus gesehen, als lebender Mitmensch, diesen Ton mit Sicherheit verdient. Weißt du, was mich gerade so schockt? Dass dieser unglaubliche Hass nach so langen Jahren, nach 20 Jahren, noch so brennt. So brennend präsent ist. Und das spricht eigentlich nicht gegen mich, sondern nur für mich. Ich kann also selbst über dieses Thema mit dir über Rundfunk sprechen. Nein, er spricht massiv gegen deinen Vater, obwohl er auch schon tot ist. Ja, nun, immerhin, weil er hat ja, du weißt ja, du kannst ja alle Menschen zusammentrommeln, ja, die haben keine Chance zum Leben, also das Leben ist immer besser als der Mensch. Sag mir, jetzt warst du einmal in deinem Leben an so einer Grenzsituation, du hast es, ich sage immer noch, Gott sei Dank, du hast es nicht gemacht. Ja gut, das siehst du so, weil ich werfe es mir vor, dass ich es nicht getan habe. Ich sehe es natürlich so. Ich hätte auch meiner Mutter ein etwas milderes Leben gewünscht. Und mein Vater hat nur Stress gemacht. Er ist also sozusagen durch die Kriegsgeschehnisse versaut worden. Ja, das kann man nicht anders sagen. Und hat er denn die letzten Jahre auch deiner Mutter sehr schwer gemacht? Nein. Das nicht. Mein Vater war ja dann sehr lange auch Invalide und war nicht mehr in der Lage, seinen cholerischen Charakter aufzulegen. Mhm. Aber die Mutter hat unter ihm auch sehr gelitten früher. Selbstverständlich. Warst du in deinem Leben öfter nochmal danach in so einer Grenzsituation? Oder? Nein, das nie ist, mehr wieder. Das war nur ein einziges Mal bei dem Vater? Das einzige Mal bei meinem Vater. Mhm. Ich habe verschiedene Ausbildungen inzwischen hinter mir und ich denke, es genügt, das so zu sagen. Ja, die Bundeswehr hat mich dann später zum Scharfschützen ausgebildet. Mhm. Und was habe ich davon? Nichts. Das kannst du ja legal überhaupt nicht anwenden, was dir die Bundeswehr beibringt, ja, nur mal so gesagt worden. Abgesehen Gott, von Gott sei Dank. Illegalen Gott sei Dank. Ja? Gott sei Dank, Gott sei Dank. Andreas, hast du dieses so klar und so massiv deiner Mutter auch schon mal gesagt, dass du... Nein. Nein, das noch nicht. Hast du es überhaupt jemand schon mal gesagt, dass du ihn am liebsten hättest umgebracht? Nein. Und deshalb rufe ich ja an. Ich hatte die Gelegenheit genutzt und ich danke erst einmal dafür, gehört zu werden. Ich glaube, wir haben den Fall jetzt auch besprochen. Ne? Ja, ich denke auch. Ja. Ich finde es nur sehr schön, dass in all diesem ganzen Elend und in dem ganzen Hass du zu deiner Mutter wiedergefunden hast und dass ihr Kontakt miteinander habt. Ja, das war ein hartes Stück Arbeit. Weil das muss man ja auch wertschätzen. Das ist ja auch etwas Wichtiges und eine Qualität. Das hoffe ich. Und wir haben heute ein sehr freundschaftliches Verhältnis. Wie alt ist deine Mama heute? 67. 67. Ich wünsche alles Gute, Andreas. Ich danke dir fürs Gespräch. Auf Wiederhören. Tschüss. Tschüss. Petra, 39 Jahre alt, ist jetzt hier bei mir. Ja. Guten Morgen, Petra. Ich bin immer ein bisschen angeschlagen von gerade. Das hat mich schon ziemlich angehauen, was er gesagt hat, der Andreas. Jetzt zu dir. Ja. Deine Beichte, Petra. Ja, meine Beichte, dass ich meinen Mann, wirklich meinen lieben Mann, der alles für mich und meine Kinder tut, anlüge seit 2 Jahren. Und dass mir das sehr, sehr weh tut. Wie lange bist du denn mit deinem Mann schon zusammen? Mit meinem Mann 13 Jahre fast verheiratet. Und wie viele Kinder habt ihr? 3 gemeinsame und 1 aus meiner ersten Ehe. Und also 4 insgesamt. Mhm. 3. Du sagst, dass ihr euch seit 13 Jahren seid ihr verheiratet. Ja. Und wie lange kennt ihr euch schon? Oh, da war ich 12 Jahre alt. Ach, eine Sandkastenliebe quasi. Ja, kann man schon so sagen. Ja. Jetzt hast du gerade gesagt, seit 2 Jahren belügst du deinen lieben Mann, den du offensichtlich sehr lieb hast. Ja, unwahrscheinlich. Was machst du denn? Ja, kurz und bündig, wir hatten mal ein Geschäft, ein Baugeschäft, und das ist dann zu Bruch gegangen, weil manche Firmen ihre Verträge nicht eingehalten haben. Ein Baugeschäft, ne? Ja. Und daraufhin habe ich dann Gerichtsprozesse angestürmt und es hatte lange gedauert und dann, also jetzt werden es 2 Jahre, wo wir dann endlich unseren Gerichtstermin gekriegt haben und auch das Geld zugesprochen gekriegt haben, und ich vertröste ihn immer, dass das Geld jetzt kommt und kommt, und ich weiß, dass es aber erst nächstes Jahr kommt, und wir haben uns Sachen angeschafft und ins Schulden gestürzt auch schon. Moment mal, die Lüge besteht darin, dass du ihn... Ich immer wieder vertröste, dass das Geld kommt, und ich weiß aber, dass es nicht kommt, jetzt noch nicht. Aber du weißt, dass es kommen wird? Ja, aber wir haben ja einige Sachen schon angeschafft oder gemacht. Aber ich hatte jetzt was viel Schlimmeres gedacht, Petra. Nee, ich finde das unheimlich schlimm von mir, dass man... Das hat so viele Konsequenzen. Ja, aber lass mich gleich fragen, warum machst du das denn? Warum sagst du mir nicht, es kommt ein bisschen später? Weil es so glücklich darüber war, dass wir endlich Glück hatten und aber das Glück wird doch nicht weniger, wenn nein, du sagst... Nein, aber ich weiß nicht, ich kam da von dem Prozess damals nach Hause und sagte so und so, und es hat sich so angehört, es kommt, und ich wollte dann ihn auch nicht mehr enttäuschen. Also du kamst von dem Prozess, wollen wir es mal im Klartext sagen. Ja. Du hast ihm gesagt, Mensch, so und so, wir kriegen quasi das sofort... Endlich unser Geld, und es kommt in den nächsten Wochen, und dann haben immer wieder eine Ausrede nach der anderen. Moment, um wie viel Geld geht's denn da? Das muss ich jetzt nicht sagen, jetzt... Nur so ganz grob, es ist wirklich eine große Summe. Ja, sehr große Summe. Also es geht um richtig Knete. Richtig es geht Knete. Nicht um 3.000, 4.000, 5.000 Euro. Nein, nein. Mhm. Kannst du sagen, ob es wirklich ganz viel ist? Also ganz viel. Wir haben ja auch alles damals verloren, unser Haus, wir hatten ein eigenes Haus. Mhm. Wir hatten alles verloren, wir standen auf Null, wir haben damals Sozialhilfe gezogen und wir hatten alles verloren. Also es geht in die Hunderttausende. Ja. Mhm. Wenn nicht noch mehr. Noch mehr. Okay, wir ahnen es schon. Also es geht um richtig viel Kohle. Ja. Dann wolltest du dem armen Mann eine Freude machen, gehst nach Hause und sagst, wir kriegen das Geld. Ja, natürlich. Und du wusstest da aber auch schon nach dem Gericht... Dass es auch noch länger dauern kann. Aber es ist hundertprozentig zugesagt, ja, das Geld. Ja, das Geld ist zugesprochen. Es ist auch so, dass die Firma zwar noch existiert, dass aber jemand vom Gericht die Hände drauf hat. Wie nennt man die Verwalter? Das ist ein komischer Verwalter. Das dieses ganze Spielchen geht jetzt seit 2 Jahren. Ja, fast. Und du findest immer neue Ausreden, warum das Geld nicht kommt. Ja. Und ihr habt euch auch schon neue Sachen angeschafft. Ja. Was denn zum Beispiel? Er hat sich ein schönes Motorrad gekauft und Möbel und alles, was man so dann... Aber wie habt ihr denn das finanziert, wenn ihr das Geld... Von der Bank. Das heißt, ihr habt auch eine ganze Menge Schulden jetzt. Ja. Und könnten es uns nochmal gar nicht leisten, weil er jetzt auch arbeitslos ist. Aber nach 2 Jahren müsst ihr doch eigentlich ein bisschen... Er glaubt mir halt auch, dass die Ausreden... Er kennt sich halt auch so mit den geschäftlichen Sachen. Ich habe ja alles immer im Geschäft gemacht, das Schreibliche. Und jede Lüge, die du ihm neu antust, tut es dir mehr leid. Gott, ich kann es gar nicht beschreiben. Mhm. Aber ich habe so Angst, dass ich, wenn ich ihm die Wahrheit sage, ich weiß nicht. Peter, jetzt wollen wir mal das durchspinnen. Du hast ja eigentlich nichts Böses getan. Nee, im Prinzip doch. Doch, ich weiß. Lass mich erstmal mal so sagen. Im Prinzip hast du ja nichts Böses getan. Du hast ihn belogen, aber eigentlich mit einem guten... Man muss sich nur mal vorstellen, da ist letztes Jahr auch der Urlaub geplatzt mit meinen Schwiegereltern. Mhm. Und ich hatte so weit getan, dass wir Urlaub wirklich auch schon angezahlt hatten und wir konnten nicht fahren, weil dann die Bank gesagt hat, jetzt müssen wir ein bisschen langsam machen und den Rest, ich habe nicht mehr zusammengekriegt. Und ich verstehe. Also nochmal, im Prinzip hast du gelogen, weil du was Gutes wolltest. Ja, natürlich. Dann, halt, lass mich sagen. Dann ist auch, ich versuche mal gerade nur das Gute mal zu sehen. Mhm. Das Gute ist ja auch, dass ihr dieses viele Geld, was in die mehrere hunderttausend reingeht, irgendwann bekommen werdet. Ja, natürlich. Ne? Schlimm wäre es ja, wenn du jetzt nach Hause gekommen wärst und hättest gesagt, wir kriegen es, aber ihr kriegt es nicht. Ja, das wäre eine Katastrophe, Petra. Das wäre wirklich eine Katastrophe. Ja. So, jetzt... sagst du, dass das Verhältnis zwischen dir und deinem Mann eigentlich ganz toll ist und du ihn sehr lieb hast? Normal, ja, natürlich unsere Schwierigkeiten, Altersschwierigkeiten, die man hat. Ist normal. Jetzt lass uns doch mal gemeinsam einfach durchspielen. Wenn du dich mit ihm zusammensetzt, ich weiß jetzt, dir rutscht das Herz in die Hose bei der Vorstellung, ich sag's trotzdem, und es ihm erklärst, quasi so wie du es mir gerade erklärt hast, dass du ihm einfach eine Freude machen wolltest und dass du dich aber immer, doch nicht so lang, das ist und dass du dich, lass mich sagen, und dass du dich immer mehr reingeritten hast, von Monat zu Monat, von Jahr zu Jahr, und dass dir das Wasser jetzt bis zum Halse steht und du musst jetzt deinem Gewissen Luft machen, du musst es ihm sagen und ihm gleichzeitig sagst, pass auf, es ist aber nicht so schlimm, wir kriegen es nächstes Jahr. Ja. Was? Wir haben es ja auch schwarz auf weiß, dass wir es kriegen. Na Gott sei Dank. Na Gott, Petra, stell dir mal bitte vor, wenn du das gemacht hättest und du hättest nicht die Gewissheit, dass ihr es bekommt. Natürlich. So, jetzt sag mir mal... Ist das auch die ganze Familie, zum Beispiel jetzt meine Mutter und seine Eltern, auch jetzt auch schon damit betroffen sind. Ja, den haben wir, er ist dann hingegangen, wir können euch endlich helfen schon. Und lauter so Sachen wurden rein, wo ich wäre da nie hingegangen, hätte ich jetzt noch mit reingezogen, aber mein Mann war so euphorisch. Läuft denn im Moment wieder irgendwas, was du ihm beichten musst? Also wo du jetzt müssten die nächsten Tage Geld reinkommen und ich weiß, es kommt keins rein. Du hast ihm gesagt, es kommt die nächsten Tage was rein? Mhm. Was hast du ihm gesagt, wie viel soll reinkommen? Na, eine gewisse Summe. Ich stehe jetzt auch nicht dran. Also auch wieder eine hohe Summe. Ja, natürlich, weil das ja auch unheimlich Zinsen trägt, wenn die nicht zahlen können. Mhm. Das trägt ja massenweise Zinsen auf. Also Petra, da muss aber jetzt ganz schnell was geschehen. Du wirst ja zum Nervenbündel dabei. Ich bin mit meinen Nerven bin ich am Ende. Ja, und wie lange willst du es noch machen? Willst du noch bis zum Schluss machen? Es geht nicht so weiter. Und ich garantiere dir, Petra, wenn ihr eure Beziehung in Ordnung ist und dein Mann... Ja, und dann Kleinigkeiten, also wirklich nur Alltagskleinigkeiten. Eben, und wenn dein Mann dich so lieb hat, wie du ihn offensichtlich lieb zu haben scheinst, dann wird er dir das verzeihen, weil du hast es doch nur gut gemeint. Das war ein großer Fehler, den du gemacht hast. Aber du hast es doch nur gut gemeint. Ich habe so Angst davor, ich kann das gar nicht beschreiben. Aber Petra, es wird doch immer schlimmer, je länger du wartest. Du musst ihm jetzt die nächsten Tage wieder eine Lüge auftischen. Ja, natürlich. Du hast ja schon einen Riesenberg von Lügen. Nein, natürlich. Ich weiß ja schon gar nicht mehr, was ich gesagt habe. Ja, manchmal habe ich dann, wo er mich dann schon drauf angesprochen hat, hat er gesagt, dann, das war doch so. Hm. Oder so. Ich meine, ich muss mich auch dann wieder bestimmt widersprochen haben. Ich meine, ich bin ja kein Mensch, wo sich das... Du bist keine professionelle Lügnerin, das merke ich auch schon, wie du redest. Nein, das wollte ich damit sagen. Und, und dann bin ich im Schütten, habe ich gesagt, nee, das musst du mir falsch verstanden. Und dann denke ich wieder, ich habe jetzt die ganze Zeit auch, wo ich dann, zum Beispiel die ganze Zeit bin ich jetzt krank gewesen, wo ich dauernd so Schmerzen hatte und viel Medikamente nehmen musste. Und der ist immer für mich da gewesen. Der hat so viel mit mir mitgemacht. Mhm. Immer für mich. Also ein sauguter Mann. Toll, ja. Ein toller Mann. Trägst du dieses Geheimnis ganz alleine mit dir rum? Seit 2 Jahren? Mhm. Und heute Abend musst du es raus? Ja, das erste Mal. Ich hab einfach gedacht, jetzt muss ich mal mit jemandem drüber reden. Sonst sag mal. Spring ich vielleicht durch den Himmel oder so. Ja, siehst du, so darf es eben auch nicht ändern. Bestünde denn die Chance, dass dein Mann diese Sendung zufällig heute Abend hört? Der ist jetzt erst nach Hause gekommen, weil er mit seinem Bruder unterwegs war. Sein Bruder ist selbstständig. Und wo ist er jetzt gerade? Der ist jetzt seit einer Stunde im Bett und ich hoffe bei Gott nicht, dass er irgendwo an der Tür steht und hört. Ich würde so sehr hoffen, dass er ein kleines Radio vielleicht am Bett stehen hat. Und nee, hat er keins. Hat er keins. Mhm. Peter, was machen wir denn jetzt? Ich weiß keinen Ausweg. Doch, ich weiß aber den Ausweg. Den habe ich dir gerade auch schon gesagt. Weißt du, du hast gerade gesagt, dass du krank warst. Ich weiß dadurch, nicht. Ja, dadurch, hundertprozentig. Ja, ich wollte ja sagen, das ist so eine enorme Belastung, dass du dabei auch nicht nur seelisch, sondern auch körperlich krank bist. Ich habe in der Zeit jetzt auch so viel auch abgenommen, wo sich jeder wundert, das sind jetzt fast 30 Kilo, siehst du. Ich abgenommen. Du hast, wie viele Kinder habt ihr? Wir haben 3 gemeinsam und 1 von meiner Eltern. So war's, du hast es gerade schon gesagt. Wie alt sind die Kinder? Der älteste ist 22 und das jüngste ist 3,5. So, du hast also eine große Verantwortung auch für deine Kinder zu tragen. Du darfst dich nicht so ruinieren, Petra. Aber ich weiß du musst eben auch an die Kinder, an die Familie denken. Ja, natürlich. Aber ich weiß nicht, wie er reagiert. Ich habe davor solche Angst. Ich verstehe. Ich habe Angst, dass er vielleicht weggehen würde. Nein, nee, ich weiß es. Nein, Peter, ich glaube, also ich kenne jetzt deinen Mann, eure Verhältnisse nicht, aber ich, so wie mir das jetzt scheint, und geht der Mann nicht weg, der ist vielleicht erstmal enttäuscht und entsetzt, aber der wird doch auch deine Not spüren, in der du jetzt bist. Und diese Not lässt einen doch dann auch verzeihen und vergeben. Aber nach so langer Zeit, ich habe so lange angelogen. Ja, schlimm genug. Schlimm genug. Ich habe mich von einer Liste in die andere. Ich habe mir so oft vorgenommen. Alles sagen. Alles auf den Tisch. Jetzt muss ich sagen, zum Beispiel am Sonntag war so ein Fall. Jetzt ist die Gelegenheit, jetzt ist so schön Harmonie, wir beide und die Kleine, die Jungs waren im Hallenbad. Und jetzt, aber ich habe es einfach nicht geschafft. Ich konnte es einfach nicht. Also du denkst immer wieder daran, es ihm zu sagen. Ne? Sag mir mal noch eine ganz praktische Geschichte. Von was lebt ihr denn im Moment überhaupt? Arbeitslosengeld und Sozialhilfe. Und Sozialhilfe. Und da steht so eine Riesensumme an demnächst. Ja. Und wie hoch sind die Schulden? Magst du das sagen? Ja, die Schulden sind jetzt nicht mehr so hoch. Also jetzt, ja, mit dem ich schätze so 150.000. Ja. Aber ist noch etwas vom Geschäft dabei. Gut, aber das kann man ja alles, dann wird ausgeglichen, wenn das andere Geld kommt. Ne? Ja, natürlich. Also Peter, ich finde, ich sage es nochmal ganz klar, ich finde die Situation verfahren und auch beschissen, aber nicht ausweglos. Ich weiß nicht, was ich mache, ich traue mich einfach. Doch, du wirst mit deinem Mann die nächsten Tage reden, Peter. Doch, du musst es aber tun. Du musst es tun. Das kann man viel eher verzeihen, als wenn er irgendwann es mal durch irgendeinen doofen Zufall erfährt. Ja. Das ist viel schlimmer, sage ich dir, als wenn du sagst, mein lieber Mann, oder du sprichst ihn mit Vornamen an, ich kann nicht mehr. Das und das und das und das und das ist passiert. Weine, lass deinen Gefühlen freien Lauf, aber sag es. Tu es für eure Ehe, tu es der Anständigkeit halber, deinem Mann gegenüber, weil du ihn so liebst, und tu es auch für deine Kinder. Und tu es für dich, damit du gesund bleibst. Du hast eine Verantwortung zu tragen, du hast eine Familie zu versorgen. Stell dir mal vor, du bist ständig krank und hast psychosomatische Beschwerden. Die habe ich ja, das weiß ich. Und sagst so ein dummes Zeug wie gerade, ich springe bald aus dem Fenster. Ja, ich weiß keinen Ausweg mehr, weil ich ihn nicht wehtun will. Und in dem Ach, und du meinst? Ich anlüge, tue ich ihm ja noch mehr weh. Ja, was meinst du? Ich ihm wahrscheinlich die Wahrheit sage. Nein, du tust ihm viel mehr weh. Ja, habe ich doch gerade gemeint, ich habe das jetzt vielleicht verkehrt gemacht. Und was meinst du, wie weh du ihm tun würdest, wenn du auf solche dummen Gedanken kommst, von wegen aus dem Fenster springen? Ja, ich weiß. Pass mal auf, Petra. Was haben wir heute für einen Tag? Was haben wir heute für einen Tag? Dienstag, ne? Ja, Mittwoch, ne? Ja gut, Mittwoch schon. Mhm. Ja, Mittwoch. Ich möchte am Freitag mit dir sprechen. Am Freitag? Am Freitag. Oh Gott. Wir werden dich am Freitag anrufen. Wann? Meine Redaktion ruft dich dann, so wie jetzt auch, kurz vor 1 Uhr an vielleicht. Mhm. Du solltest ab 10:50 startklar sein. Mhm. Und ich möchte am Freitag mit dir sprechen, was du getan hast. Mhm. Oh Gott. Und wie auch immer, was passiert ist, wir besprechen die Situation weiter dann. Auch wenn noch nichts passiert ist. Aber wir reden am Freitag nochmal. Mhm. Und ich würde mir so sehr wünschen, wenn du jetzt nochmal die Nacht in dich gehen würdest, alles durchdenken würdest und morgen, übermorgen, mhm, eine gute Gelegenheit wahrnehmen würdest und mit ihm sprechen würdest. Mhm. Hm? Vielleicht schaffe ich, ich weiß es nicht. Ich weiß, du musst es einfach versuchen und lass es jetzt nochmal ein bisschen wirken in dir. Mhm. Freitag sprechen wir beide uns wieder. Okay. Okay. Alles Gute, Petra. Auf Wiederhören. Tschüss. 1:40 Uhr. 10 Minuten später als normal. 1:40 Uhr und 33 Sekunden. Und jetzt machen wir eine kleine Pause. Und 38 Sekunden. Hier ist Radio 1 Live und das WDR-Fernsehen mit der WDR-Telefon-Talkshow Domian. Und heute Nacht heißt unser Thema meine Beichte. Belastet euch irgendetwas sehr schwer? Liegt euch etwas sehr auf dem Herzen, sehr auf der Seele, was ihr gerne loswerden möchtet, was ihr vielleicht schon lange mit euch herumtragt, was ihr gerne beichten möchtet? Dann könnt ihr das gerne tun, wenn ihr wollt. Ihr müsst mich nur anrufen, Telefonnummer 0800 5678 111 oder fax ganz einfach unter 0800 5678 110. Meine Beichte, Thema heute Nacht hier bei Domian. Oliver, 34 Jahre alt, guten Morgen. Morgen Domian, hallo. Oliver. Ich bin seit 1902, also meine Beichte, ich habe schon ganz oft bei dir versucht anzurufen, ich bin immer nicht durchgekommen. Meine Beichte ist, dass ich seit 1982 spiele. Ich bin 82, fast 20 Jahre. Seit fast 18 Jahren, also ich bin 34 Jahre alt, habe mit 16 angefangen zu spielen in so normalen Gambling-Hallen, mhm, weißt du, wurde mit Bier da reingelockt, gab's Freibier für 16-Jährige und dann hat man uns verführt, damals an den Spielautomaten zu spielen. Mhm. Und bin auch schon bei so anonymen Spielergruppen gewesen, mal reingeguckt und wieder, ja, rausgegangen, weil die haben da auch nur Blabla gemacht, habe ich so jedenfalls so empfunden. Ne? Also so lange spielst du. Ja. Du spielst, ja, das interpretiere ich daraus, dass du bei dem Thema meine Beichte anrufst, du spielst heimlich. Ja, ich spiele heimlich. Hast du eine Familie? Ich habe keine Familie, eine Freundin habe ich nur. Mhm. Wie lange bist du mit der Freundin schon zusammen? Ja, stopp, ich wohne nicht mit der zusammen, die hat eine eigene Wohnung und ich wohne noch bei meinen Eltern. Ach, bei den Eltern? Die Eltern wissen auch nichts davon. Die Eltern wissen nichts davon, aber ich denke schon, dass sie es vermuten. Ne? Mhm. Also zumindest. Noch mal die Frage mit der Freundin: Wie lange bist du mit der Freundin zusammen? Drei, du musst ja Jahre. Zwei Jahre. Drei Jahre. Was machst du vom Beruf? Ich bin im medizinischen Beruf tätig. Im medizinischen Beruf. Wie viel verspielst du im Monat? Alles. Alles, was du verdienst. Alles, was ich verdiene und nebenbei verdiene, also nur noch arbeite. Auf wie viel kommst du denn im Monat? Was so wirklich rausgeblasen wird? 5.500, also insgesamt, wenn ich alles rechne mit Nebenbeiarbeit, 5.500 Mark. Und von was lebst du? Von dem, was meine Mutter mir zu essen kocht. Also ich wohne dort umsonst. Du hast also kein Geld für dich zur Verfügung? Du hast kein Auto? Doch, okay, das Auto habe ich, wird aber auch noch gesponsert durch Eltern und so. Also so einfach ist das. Also du lebst im Prinzip von deinen Eltern, was so die Alltäglichkeiten angeht? Richtig. Essen, Wohnen, Auto? Ja. Genau. Und was ist, wenn du dir Klamotten kaufen willst? Ja, wird auch gesponsert. Okay. Aber es ist diese Hilflosigkeit, die in mir drin ist, wo ich dich, deswegen rufe ich dich auch an. Und deine Freundin, ich meine, wenn man im ganzen Namen mit jemandem befreundet ist, wittert die denn nicht irgendwas? Fragt die dich denn nicht, was machst du mit deinem Geld? Ja, es geht ja schon damit los, wenn ich losfahre, ich kaufe mir eine Zugfahrkarte mit dem Intercity Express, fahre ich von meiner Heimatstadt aus zum Spielcasino hin, ob es nun Lindau am Bodensee ist oder Oberstdorf. Hospital oder ich kann diese gar nicht aufsehen, wo ich überall war. Mhm. Und gehe dorthin und spiele an Roulette und Blackjack, Baccarat und Glücksrad, Zigbo und diese ganzen Sachen. Komm wieder, hab auch Schulden, aber die Schulden sind nicht erdrückend, weil es kommt ja jeden Monat genug Geld rein. Die Bank ist befriedigt. Das ist das Problem, das ist bloß mein Problem. Ich komme nicht da raus, verstehst du? Ja, das habe ich gerade schon verstanden. Ich will nur noch mal die Fakten ein bisschen wissen. Ja. Also, du sagst, du hast auch Schulden. Wie hoch sind die Schulden? Ja, das beläuft sich so auf 50.000 Mark rund. Ist ja auch eine ganze Menge Stoff. Ja gut, aber das ist bei meinem Gehalt und was ich reinbringe bei der Bank, das ist nicht das Problem. Mhm. Also der Bankmann, der sagt nicht, geh nach Hause. Ja. Also. Und du fährst auch, das hast du ja gerade gesagt, am Anfang hatte ich es anders eingeordnet, auch in so richtig große Spielcasinos. Und ja, du stehst richtig, nicht nur in diesen kleinen Automaten. Es hat an den Automaten angefangen. Ja, da hat es angefangen. Also damit ging es los mit den Groschengräbern von Herrn Gauselmann. Ich sag mal den Namen ganz einfach, der größte Verführer Deutschlands. Den kenne ich nun nicht, aber das ist der größte mit der Sonne. Kann sich jetzt nicht wehren und wir beschimpfen ihn jetzt mal nicht, aber das ist der mit der Sonne. Ja. Hast du denn auch schon mal Gewinne eingefahren? Ja, sicher. Natürlich, das macht ja die Sucht da aus, ne? Genau, man fährt Gewinne ein und man wird reingelockt, Lichtlock, Leute. Damit hat es angefangen, das hat mir dieser von den anonymen Spielern auch erzählt, wie das alles funktioniert, dieser Psychotherapeut, der da war. Und Es ist wahnsinnig, diese Atmosphäre in diesen Spielcasinos. Ich dachte am Anfang, dass es mich vielleicht auch, dass das auch reizt oder so. Du hast um das auch nochmal klar zu machen, du hast schon mal einen Versuch unternommen bei... Ich habe schon mehrere Versuche unternommen in verschiedenen Gruppen. Ich bin in den gesamten ich komme aus Norddeutschland, ich habe den gesamten norddeutschen Raum, also was in Norddeutschland, Elbe-Weser-Dreieck abgegrast, in Spielgruppen reingegangen, anonyme Spieler oder auch normale Spielergruppen von der AWO, von... Ach, das hast du alles hinter dir schon? Habe ich alles schon hinter mir. Ja. Nichts genutzt? Nichts genutzt. Wie lange warst du, ich sag mal, trocken, maximal, wie lange, einen Monat oder? Ja, ich habe Phasen gehabt, wo ich mal 2 Monate nicht gespielt habe. Das hat es schon mal gegeben. Mhm. Was heißt nicht gespielt habe? Dann habe ich eine Suchtverlagerung gemacht, bin dann irgendwo anders spielen gewesen. Also nicht diese großen Spiele getrieben, sondern bin dann nur in die nächste Spielothek gefahren. Und aber man muss sich das aber vorstellen, du lebst 18 Jahre ein perfektes Doppelleben, ne? Ja. Und du versteckst dich vor deinem engsten Kreis. Ja. Und niemand weiß es, außer den Leuten, mit denen du spielst oder die einigen, die jetzt in diesen Spielergruppen auch waren. Genau. Und das Schlimmste ist, dass ich weiß es. Das ist das Schlimmste dabei. Niemand weiß es aus deinem Umfeld. Kein Bekannter, kein Freund, kein Kollege. Es weiß ein Freund, ein ehemaliger Alkoholiker, ein trockener Alkoholiker, der hat mich ja auch hingetreten zu den anonymen Spielern. Mhm. Der hat mich dorthin getreten, reingeschleppt. Du hast sogar gesagt, ich arbeite im medizinischen Beruf. Ja. Ich habe fast schon den Eindruck, ich will dich jetzt nicht löchern, damit du nicht bekannt wirst. Vielleicht bist du ja sogar Arzt. Vielleicht bist du, ich weiß es nicht, ist doch egal. Das heißt, du kannst das eigentlich alles ganz gut einordnen und kannst das auch analytisch bewerten, was mit dir abgeht. Ja. Jetzt frage ich, wo du so einen Druck hast und so einen Leidensdruck und du belügst deine Freundin, deine Familie, lässt dich von der Familie aushalten, was ja auch eine blöde Situation ist für einen 34-jährigen gestandenen Mann. Warum ziehst du nicht radikal die Notbremse und sagst, ich lasse mich jetzt einliefern in eine psychosomatische Klinik, eine Suchtklinik? Da geht's mit los, Domian. Es wird nicht bezahlt von den Krankenkassen. Das ist das Problem. Also Spielen ist in der Bundesrepublik Deutschland keine Krankheit. So. Das ist das Fakt. Es gehörte natürlich dazu dann auch ein richtiges Outing, eine Offenbarung. Ja. Das haben deine Eltern pumpen so viel Geld in dich hinein, all die Jahre. Meinst du denn nicht, dass sie völlig entsetzt und schockiert wären, wenn sie erfahren, was mit dir los ist und dir dann auch nicht nochmal helfen würden und das mitfinanzieren würden? Ich denke schon, natürlich, klar. Das würden sie machen, aber das ist doch der große Schritt bei allen Leuten, die irgendwelche Süchte haben, dass sie erstmal rausgehen und ihr es offenbaren, sagen, ich bin's. Ne? Das ist der erste Schritt zur Selbsthilfe. Ja, du hast recht. Ohne Frage. Wie wäre deine Freundin denn drauf, wenn du das sagen würdest? Ja, die hat ihr eigenes Geld, sag ich mal so. Verstehst du, ich fall dir nicht zur Last, die fällt mir nicht zur Last. Nein, würde sie dich denn fallen lassen, wenn sie erfahren würde, was für ein Leid du mit ihr rumträgst? Nee, weil ich schade ihr nicht. Weil wir nicht zusammen leben. Wir sind nur so ein... Ja, trotzdem, aber es kann ja sein, dass sie enttäuscht ist und sagt, warum belügst du mich seit 2 Jahren? Ich wäre, wenn ich dein Freund, deine Freundin wäre, würde ich enttäuscht. Dann würde ich sagen, warum vertraust du dich denn mir nicht wenigstens an? Ja, ich kann nicht beurteilen, also ich glaube eher nicht. Ich glaube eher nicht, dass die enttäuscht reagieren würde. Also ich meine, ich denke, sie vermutet es auch, Domian. Oliver, dann sind die nächsten Schritte doch vollkommen klar. Das heißt, du musst dich deiner Familie offenbaren, deiner Freundin offenbaren. Ja. Und dann musst du, das wird für dich ein einfaches sein, recherchieren, wo am besten dir geholfen werden kann, in welcher Klinik. Und du wirst wahrscheinlich in einen langen Klinikaufenthalt vor dir haben müssen. Ich weiß sogar die Klinik, wo man hingehen kann. Also es ist das Problem ist bloß das, weißt du, Domian, man hat irgendwie sich so einen Schutzwall aufgebaut. Ja, verstehe ich. So eine Kapsel. Ja, weißt du? Verstehe. Vor allem in 18 und Jahren. In dieser Kapsel drin und diese Kapsel, dieses Loch da oben reinzustecken, mhm. diese Kapsel. Wie ist es denn? Hast du Angst, deinen Beruf auch zu verlieren, wenn du dich jetzt therapieren lassen solltest? Ist möglich, ja. Aber es muss nicht sein. Das heißt, das könnte man auch eventuell arrangieren. Müsste dann irgendwie ein anderes Krankheitsbild schreiben oder sonstiges. Mhm. Gut, aber es gibt alle Möglichkeiten. Was hast du denn für eine Alternative? Gar keine. Entweder, also ich habe fast 1 Million Mark verspielt, Domian. Das hast du dir eben auch ausgerechnet, ne? So hoch war ich nicht, aber ich habe mir schon gedacht, dass 18 Jahre so lang geht, pro Monat 5.000 Mark, habe ich jetzt nicht so schnell rechnen können. Aber ich sag mal so, ich hab für mich selber mal hochgerechnet, fast 1 Million. Unglaublich. Fast 1 Million. Mhm. Also wenn ich alles, was ich so nebenbei noch verdient habe und gekriegt habe, fast 1 Million Mark. Mhm. Ist es. Deine Eltern sind offensichtlich auch relativ wohlhabend. Ja. Ja. Das heißt, sie können dir unter die Arme greifen. Also ich bin von 1982 im Prinzip bis jetzt versaut worden. Das kann man auch mal festhalten, weil ich wurde jedes Mal aus der Scheiße rausgerissen. Durch die Weil 82, Domian, war ich in der Lehre. Mhm. Da habe ich eine Lehre gemacht. Mhm. Ja? Mhm. Und da war es ja so, da gab es ein Lehrgehalt und dann hat man ja nur 400 Mark oder 300 Mark damals gekriegt als Lehrling. Ne? Mhm. Und da ging es los mit dem Spielen und da wurde es auch, da waren es 1000 Mark, die das Konto überzogen war. Ja, und das haben die Eltern finanziert? Das ist meine Mutter hingegangen und hat das Konto wieder klar gemacht. Das heißt, eigentlich machst du den Eltern auch Vorwürfe, dass sie dich so verwöhnen oder verwöhnt haben? Jetzt nicht mehr, weil jetzt bin ich ein erwachsener Mann. Jetzt bin ich selber schuld. Aber früher, sag ich mal. Ne? Früher war es. Bist du Einzelkind? Ja. Ja. Ja. Mhm. Ist so. Ich werde dich gar nicht jetzt mit meinem Psychologen mehr verbinden, weil du weißt alles. Du weißt alles, wenn du sogar die Klinik weißt, wo du hingehen musst. Ja. Also musst du Gütersloh, Domian, die Suchtklinik Nummer 1 in Deutschland. Ja. Ich müsste da hingehen, aber mein Anruf ist bei dir jetzt, ich wollte mich mal beichten. Mhm. Und vielleicht erkennen mich auch Leute an meiner Stimme. Mhm. Und vielleicht ist es sogar irgendwo so ein Schutz für mich, das nächste Mal, weil in diesen Spiel-Casinos muss man seinen Personalausweis abgeben. Mhm. Und die Leute haben unwahrscheinlich dieses Spür dafür. Mhm. Und vielleicht komme ich nächstes Mal gar nicht mehr rein. Ja, das ist natürlich alles jetzt so hintenrum und durch die Blume. Weichen ist ja schön und gut. Ich hoffe, dass es nicht nur eine Erleichterung jetzt für dich gebracht hat, mal darüber geredet zu haben, sondern ich hoffe, dass auch eine Konsequenz daraus folgt. Ich werd auf jeden Fall dran arbeiten, Domian. Ich habe mich jetzt mal erleichtert. Ich sitze hier vom Fernseher, sehe dich an. Mhm. Schade, dass du mich nicht sehen kannst. Mhm. Bildtelefon habe ich nicht. Mhm. Aber es ist eine Erleichterung. Mhm. So, also es ist. Und nochmal top von dir, wie du mit Leuten umgehst, denen es dreckig geht. Vielen Dank. Also ich oft nachts. Ich würde gerne bei dir auch, Oliver, wir müssen jetzt keine Zeit nennen, aber ich würde gerne auch irgendwann nochmal mit dir reden, vielleicht in ein paar Wochen oder ein paar Monaten, um auch zu erfahren, wie es dir ergangen ist und ob du den Schritt gewagt hast nach draußen. Ja. Wir können ja dann, meine Redaktion wird dich nochmal anrufen, dass wir einfach mal einen Termin, vielleicht ich jetzt für Ende Januar ausmache oder so, dass wir nochmal miteinander telefonieren. Gerne. Also alles Gute und ich hoffe sehr, wenn wir beide uns wieder unterhalten, dass richtig was in die Gänge gekommen ist. Ne? Ich werde versuchen, mich da in Gütersloh mal einliefern zu lassen. Irgendwie, dass ich das irgendwie auf die Reihe kriege. Ja, nicht versuchen einliefern zu lassen, auch erstmal richtig Klartext zu Hause reden. Ne? Ja, das erstmal hier zu Hause zu klären alles. Mit einem klaren Gespräch. Alles Gute, Oliver. Domian, nee, dir auch, ne? Alles Gute, ne? Tschüss, auf Wiedersehen. Tschüss, tschüss, Domian. Gisela, 51 Jahre, guten Morgen. Hallo Gisela, du gehst auch ganz nah ans Telefon mit. Ich bin ganz nah. Ja, jetzt ist es ganz nah. Okay. Deine Beichte. Oh, ja, mein Ex-Mann zahlt für ein Kind Unterhalt, von dem er weiß, dass es nicht seins ist. Er weiß es? Ja. Mhm. Aber das ist dann ja... Wo ist denn die Beichte? Ich dachte, du hättest gesagt, der denkt, das ist seins und ich kassiere das Geld. Nee. Aber so war es nicht. Nee, er weiß im Prinzip, dass es seins ist, weil... Dass es nicht seins ist. Dass es nicht seins ist, weil er derjenige war, der mir den Mann ins Bett gelegt hat, der Erzeuger dieses Kindes ist. Mhm. Ja, das klingt aber seltsam. Warum hat er dir denn diesen Mann ins Bett gelegt? Er fand das wohl lustig. Ich weiß nicht. Also, er hat da so... Das war in der Zeit, als ihr noch zusammen wart? Ja. Mhm. Er hat irgendwann mal die Idee geäußert, dass es doch mal lustig wäre, mit einem anderen Mann und er würde zugucken und ich habe das anfangs zur Spinnerei gehalten und Dann hast du es doch mitgemacht irgendwann. Nee, ich habe es nicht mitgemacht. Das ergab sich also nach einer Feier, wo ich dann irgendwann gesagt habe, ich gehe jetzt schlafen und irgendwann, weiß nicht, Stunden später wurde ich davon wach, dass jemand zu mir ins Bett stieg und es war nicht mein Mann. War es ein ganz fremder Mann oder kanntest du ihn? Nein, ich kannte ihn. Du kanntest ihn. Und dann hast du es aber mitgemacht? Und dann habe ich beschlossen, jawohl. Und dein Mann war dabei? Ja. Der guckte zu? Ja. Wie viele Jahre liegt das zurück? 17. 17 Jahre. Und davon bist du dann gleich schwanger geworden? Ja. Und dieses Kind ist aufgewachsen in der Familie mit deinem Ex-Mann? Also richtig. Mittlerweile bin ich geschieden. Und die Frage ist, sage ich es meinem Kind? Wenn ja, wie sage ich es meinem Kind? Ah, da liegt die Beichte. Richtig. Das heißt, du hast es dem Kind nie gesagt? Richtig. Das Kind, der Sohn, der jetzt 16, 17 Jahre alt ist, 16. denkt immer noch, das ist mein Papa, der Ex-Mann von dir. Ja. Du weißt aber, wer der Vater ist. Du hast bis heute auch sein Leben verfolgt. Du? Ja. Weiß denn dieser Mann, dass er ein Kind hat? Ja. Aha. Jetzt muss ich nochmal fragen, wie lange bist du jetzt von deinem Ex-Mann geschieden? Oder auseinander? Also auseinander 5 Jahre erst. Ach so. Und trotzdem zahlt er. Ja. Weil er hat das Kind akzeptiert und das Kind hat es gut gehabt bei ihm. Er hat es anfangs akzeptiert, als die Ehe dann, oder als ich dann seine Spielchen nicht mehr mitspielen wollte, und er dann angefangen hat, seine Wut an dem Kind auszulassen. Ah ja, das heißt, es gab da auch noch ein übles... Den Absprung geschafft. Und ja. Der richtige Vater von dem Kind... wollte der denn nicht zumindest, dass er in Kontakt zu dem Kind hat? Oder war denen das recht, dass das alles so unter der Decke und vertuscht wurde? Ich denke, es war ihm ganz recht, dass das damals so vertuscht wurde, weil er war selber verheiratet. Und Wie seid ihr euch denn überhaupt so ganz sicher, dass dieser andere Mann der Vater ist und nicht dein Ex-Mann? Ich bin mir sicher, weil dieses Kind dem Originalvater sehr ähnlich ist, sehr ähnlich sieht, auch vom Wesen her sehr ähnlich ist. Und ich wollte damals einen Vaterschaftstest machen. Gut, mein Ex-Mann wollte diesen Test nicht. Also es gibt eine hundertprozentige Sicherheit, gibt es noch gar nicht, ne? Nee. Die gibt's nicht? Nee. Das ist nämlich dann die Sache. Sag ich's meinem Sohn? Eigentlich wäre es fair, oder nicht? Ich finde es absolut, dass es fair ist, ihm zu sagen, Gisela, du musst ihm das sagen. Ja, ne? Ja. Ja. Und du musst es ihm auch in genau so differenziert sagen, wie du es mir jetzt erklärt hast. Dass die Sache eigentlich so darauf hindeutet, aber eine hundertprozentige Sicherheit gibt es nicht. Da muss man jetzt eben noch so einen Test machen. Richtig. Also wenn der Sohn sagt, ich will es jetzt wissen. Hast du deinem Sohn gegenüber schon ein schlechtes Gewissen, dass du das so verheimlicht hast alles? Ein bisschen schon und das macht sich dadurch bemerkbar, dass ich in letzter Zeit dann auch des Öfteren mal so Andeutungen gemacht habe, dass da was aber nicht in Ordnung ist. Ich glaube, Gisela, damit verunsicherst du ihn noch mehr mit den Andeutungen. Ja. Guck mal, der ist ja fast ein erwachsener junger Mann. Dem kannst du das ja jetzt wirklich zumuten, dass du ihm auch wirklich die Wahrheit sagst. Ich finde, es ist absolut überfällig, dass du das machen solltest. Es freut mich, dass du das sagst, weil das ist genau meine Richtung. Das wollte ich eigentlich von dir hören. Ja. Dann hat die Beichte jetzt eine gute Wirkung, hoffe ich. Ja. Nämlich, dass du es ihm sagen wirst. Richtig. Ja. Und dass ich ihn dann auch dabei unterstütze, Vaterschaftsfest und Klärung. Genau, damit man wirklich Bescheid weiß, ja. Ja. Wunderbar, dann würde das ich ja einen... Ich brauchte nur den letzten Schubs. Ja. Okay. Gisela, alles Gute. Grüß mir den Sohnemann von dir. Jo. Von mir. Tschüss. Tschüss. Tschüss. Das war's. So. Ich mach immer mein Mikrofon hier aus. Mensch, das war's für heute, meine Lieben. Unsere Sendung, meine Beichte. In der Technik war Kerstin Klinger. Wir sehen und hören uns morgen wieder. Um 1 Uhr hier im Radio bei 1 Live und im WDR-Fernsehen mit einer offenen Telefon-Talkshow. Ihr könnt mich anrufen zu jedem Thema, über das ihr gerne mit mir reden wollt, egal was es auch ist, was ernst ist oder auch was traurig ist. Ab 0 Uhr sind wir erreichbar, hier immer, das wisst ihr. Ich wünsche euch jetzt eine gute Nacht und sage Tschüss und Bye-bye, bis morgen.